B1a. Komm schon. Hallo, Herr Kollege Nolte. Servus, Herr Kadifi. Pass einer auf den Zugang da rechts auf, dass er nicht rausrutscht. Nein, lass das Pulsoximeter dran. Fixier das Kabel halt an der Seite. Ja, geht doch. Also, der Mann hier heißt Christian Meyer, ist 32 Jahre alt. Bei Eintreffen wach, ansprechbar, orientiert und kreislaufstabil. Er hat von seinem Nebenbuhler 12 Messerstiche abbekommen. Bis auf einen im rechten unteren Abdomen liegen alle anderen Einstichstellen peripher. Soweit ich das beurteilen kann, scheinen mir die Verletzungen nur oberflächlich zu sein. Mal ein Vorteil von Körperfülle. Er ist dann über den Balkon geflüchtet und aus circa 3 Meter Höhe auf den Parkplatz gesprungen. Dabei ist er wohl linksseitig aufgekommen und hat sich eine Rippenserienfraktur links, eine offene Unterschenkelfraktur links und eine Unterarmfraktur mit deutlicher Dislokation zugezogen. Also kein SHT? Richtig. Er konnte den Unfallhergang genau schildern. Unabhängig von den Schmerzen entwickelte er eine zunehmende Tachypnoe mit deutlicher Abnahme der Sauerstoffsättigung. Links thorakal konnte ich kein Atemgeräusch mehr auskultieren und man konnte deutlich die Krepitationen hören. Martin, sieh mal zu, dass wir zuerst einen Röntgenthorax zur Lagekontrolle machen. Ja, Frau Bausen, ist schon alles in der Mache.